like the way you drop it. Ich hab die Lumbesa, meine Fuck auf Lester. Ich kenne den Rumbo, du willst ja nur noch bei Omexler. Ich will mir nur